Die südkoreanischen Organisationen wie der Rat der demokratischen Bürgerorganisationen in Gimson, die aus 11 Bürgerinitiativen und gesellschaftlichen Vereinen in der Stadt Gimson vom Bezirk Nord-Gyeongsang besteht, veranstalteten am 20. August in Gimson eine Kerzenkundgebung gegen die Stationierung vom amerikanischen Raketenabwehrsystem SAAT und verlangten von der Regierung und dem Verteidigungsministerium, den SAAT-Plan zurückzunehmen. Dies ging aus einer Meldung der südkoreanischen Zeitung Hangyori hervor. Zuvor veröffentlichten 150 Chefs von Organen und Institutionen in der Stadt Gimson eine Erklärung gegen das Projekt SAAT.